1. Nachtum wa sicha das ufa erayakt hatten, erfuren wer, das die insel, auf der wigelandit wären, malta hyas. 2. Die einheimische Bevölkerung is uns ein ursurgewohnlich Gastfreundschaft, in dem sie ein Führer entsundet und unsel wegen des einsetzenden Regens und der Kalte freundlich aufnahm. 3. Als Paulus jedoch einen Haufen Trockens holt sammelte und auf das Führerlegte, Krockenfolge der Hitze ein Giftschlange herwehren bis sich in seiner Hand fest. 4. Als die Einheimischen das Tier in seiner Hand hangen sahen, vermuteten sie, das ein Mörder sei, denn die gottlich gerechte Kiet trotz seiner Rettung ausdem Meer nicht im Leben lassen wohl. 5. Paulus schüttelte das Tier jedoch einfach in das Führer ab, wann das irgendeinen gesundheitlichen Schaden davontrug. 6. Die Leute orteten, das Anschwellen oder plötzlich tot am Fallen Word, als sie jedoch nach langem Warten kein Veränderung bemerkten, hielten sie in stattdessen für einen Gott. 7. In der Nahe Diocese Orts Bisaus Publius, der Führendmann der Insel, Landgüter, und nahm uns auf und bewirtet uns drei Tage lang sesüberkommend. 8. Es ergab sich, dass der Vater von Publius und Fieber und Ruhe erkrankt war, woraufhin Paulus zu ihm ging, betet, ihm die Hand auflegte und ihn heilte. 9. In Folge Diocese Irenuses kamen auch die übrigen Kranken der Insel zu ihm und ließen sich von ihren Leiden heilen. 10. Sie erten uns daraufhin in hohem Maß und statteten uns bei unserer Abreise mit allen notwendigen Worten für die Weiterreise aus 11. Nach einem Aufenthalt von drei Monaten segelten wir auf einem Schiff aus Alexandria weiter, das auf der Insel überwintert hatten die Dioskuren als Galionsfigur 30. 12. Wir liefen den Hafen von Syracusen und blieben dort für drei Tage, bevor wir unsere Reise fortsetzten. 13. Von dort aus segelten wir weiter nach Regium, da am nächsten Tag ein Südwind aufkam, erreichten wir bereit zum zweiten Tag Puteoli. 14. Dort trafen wir auf Glaubensbrüder, die uns einluden, ein Wasch bei ihnen zu verbringen, bevor wir schließlich den Weg nach Rom antreten. 15. Die dortigen Brüder hatten bereits von uns gehört und kamen uns bis zum Forum Appii zu den drei Tavernen entgegen, als Paulus sie so, dankte Gott und schopte neuen Mut. 16. Nach unserer Ankunft in Rom word Paulus gestattet, einigen Wohnung zu besiehen, wo bei jedoch standig von einem Soldaten bewacht werden must. 17. Drei Tage später rief er die Führenden Männer der jüdischen Gemeinde zusammen und erklärt ihnen, dass trotz seiner Unschuld gegenüber dem Volken den Wartesitten als Gefangener aus Jerusalem ausgeliefert worden sei. 18. Betonte, dass die Römer in nach einer Untersuchung eigentlich hatten freilassen wollen, da kein Straftat vorlag, die Todstrafe gerechtfertigt hat. 19. Da die jüdischen Vertreter jedoch einspruch erhoben, so er sich gezwungen, sich auf den Kaiser zu berufen, one jedoch ein Anklage gegen sein eigenes Volk beabsichtigt zu haben. 20. Aus diesem Grundbatter im das Treffen im zu erklären, dass all ein Wegen der Hoffnung Israels dies Fesseln tragen muss. 21. Sie antworteten im, dass sie weder brief aus Juda erhalten hatten noch igend welch Bruder eingetroffen seien, die etwas nach teiliges über in Berichtet hatten. 22. Denik orseten sie den Wunsch, sein Ansichten personlich zu horen, da ihnen bekannt sei, dass dies new Richting überall auf heftigen Widerspruch stoss. 23. An einem vereinbarten Tag kamen viel Menschen zu seiner Unterkunft, woraufhin ihnen vom Morgen bis zum Abend das Reich Gottes verkündet und sie on und des Gesetzes Mose und der Propheten von Jesus zu übersuchen suchte. 24. Warend einig von seinen Ausführungen übersucht worden und den Glauben ernommen, blieben ander skeptisch und lenten seine Botschaft ab. 25. Da sie sich uneinig waren, verließen sie den Ort, nachdem Paulus sie und die Worte erinnert hat, die der Heilige Geist durch den Propheten Jesaja zu ihren Vorfahren gesprochen hat. 26. In dieser Prophezeiung heißt es, dass das Volk zwar hören, aber nicht verstehen, und zwar sehen, aber dennoch nicht erkennen wird. 27. Denn das Haus Diocese Volks sie verhartet, Eier Oren seien Torb und Eier Organ verschlossen, damit sie nicht am Keren und Heilung durch Gott erfahren konnten. 28. Paulus erklärt daraufhin aus Drucklich, dass dies Botschaft vom Heil Gottes nun den Heiden verkündet wird, die dies Beret seien, darauf zu horen. 29. Nachdem dies Wort gesprochen hat, entfernten sich die Judischen Zuhörer und führten untereinander ein heftig Debatt über das Gehort. 30. Paulus lebte daraufhin zwei Voljahr in seiner gemieteten Wohnung und empfing dort Menschen, die in Besuchen wollten. 31. Erwirkendiet unermüdlich das Reich Gottes und lehrt mit großer Offenheit und wann jegliche Behinderung über den Herrn Jesus Christus.